Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Es war wieder einmal früh am Morgen. Zweimal täglich derselbe trostlose Weg. Wo ist nur die Zeit geblieben? Im Grunde war es nur ein diffuses Unwohlsein. Ein vages Gefühl von Haltlosigkeit und allgemeiner Schwäche. Ein fast unmerklicher Schwindel. Vielleicht die Leber. Vielleicht der Alkohol, den er bis vor einem Jahr getrunken hatte. Ein Morgen wie jeder andere. Von Christian Pernat. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Ob ich heute in Gedärmen herumwühlen kann? Noch nicht einmal 7 Uhr. Es blieb ihm noch genug Zeit, wieder auf die Beine zu kommen, bis er die Praxis öffnete. Wer sagt denn, dass es in Benares oder Samarkand nicht genauso sterbenslangweilig ist? Naja, Warane behandeln. Ist das deine Katze? Nein, die gehört meiner Schwester. Ich mag keine Katzen. Nicht mal die hier? Hunde sind mir lieber. Und, hast du einen Hund? Nein, Mama findet Hunde nicht so praktisch. Stimmt. Sie sind nicht so praktisch wie ein Koffer oder ein Föhn. Ist es das erste Mal, dass sie eitrige Augen hat? Nein, das hatte sie schon öfter. Was habt ihr gemacht? Mama hat ihr die Augen mit abgekochtem Wasser ausgerieben. Ja, sehr gut. Das machen wir jetzt auch. Sie zerquetschen sie ja. Aber nein, keine Sorge. Dann war er wieder allein. Wie betäubt blieb er in dem weißen Raum stehen, der genauso absurd war wie ein Käfig oder ein Einmachglas. Er war bestürzt über das lächerliche Ausmaß dieser Welt, in der er nicht wirklich gefangen war. Nur hatte er keinen einzigen vernünftigen Grund, aus ihr auszubrechen. Bauer Pasquier soll sich übergeben haben, als er die Entdeckung machte. Für alle anderen war es noch ein ganz normaler Morgen im Juni. Gegen Mittag erzählte man sich schon die widersprüchlichsten Dinge. Angeblich war etwas geschehen in der Nähe von Les Sauvignières. Ein Unfall oder ein Drama? Und dann wusste man es. Fassungslosigkeit breitete sich in dem Ort aus. Ein ungeheurer Schrecken, der für manche fast etwas Genüssliches hatte. Nur eine Katze mit Bindehautentzündung. So wenig war selten los. Belois fühlte sich inzwischen besser, war sogar fast guter Laune, nur das leichte Schwindelgefühl ließ nicht nach. Wenn der Vormittag vorüber war, fühlte er sich meist besser. Das Mittagessen war ein guter Vorwand, seine Praxis zu verlassen. Ich nehme an, Sie wissen schon das Neueste? Haben Sie gehört, was passiert ist? Passiert? In Les Sauvignières? Bauer Marchand, seine beiden kleinen Töchter, die Oma, abgeschlachtet, alle 4. Den Mädchen und der Oma wurde die Kehle aufgeschlitzt. Bei Marchand weiß man es nicht genau. Seine Frau, Genevieve, ist spurlos verschwunden. Heute gibt es Hasenpfeffer. Ich glaube, ich nehme lieber das Entrecôte. Blutig, wie immer? Ja. Für kein Geld der Welt würde ich heute Fleisch essen. Er hatte sich nicht gerührt, nichts gesagt. Ist doch albern. Was hätte er auch sagen sollen? Er schaffte es nicht mehr zu lügen, so zu tun, als ob. Er konnte ihr doch nicht sagen, dass es ihm im Augenblick völlig gleichgültig war. Was sollte das überhaupt heißen? Abgeschlachtet. Haben Sie schon davon gehört? Ja, ja, es ist entsetzlich. Entsetzlich, das ist das richtige Wort. Was sind das nur für Zeiten? Der ehemalige Schuldirektor hatte seinen Stammplatz in der anderen Ecke des Lokals. Seid doch mal ruhig, Leute. In den 1-Uhr-Nachrichten wurde darüber berichtet. Die Polizei wusste immer noch nicht, wo sich Mangins Frau aufhielt. Man wollte jedoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. In der Nacht war ein Patient aus der psychiatrischen Klinik von Les Bourdoulettes ausgebrochen. Aber auch das konnte Zufall sein. Automatisch trat Belloir auf die Bremse. 5 Uhr. Er kam von einem Hof in der Nähe von Blain, wo er Schweine geimpft hatte. Er war unschlüssig, machte sich aber auf den Weg. Großer Gott. Auf der Wiese, neben ein paar Himbeersträuchern, lag tatsächlich eine menschliche Gestalt. Eine Frau. Ihr Kleid war bis zu den Schenkeln hochgeschoben, ihr Gesicht blutverschmiert, aber sie lebte. Was ist los? Kann ich etwas für Sie tun? Sie sind verletzt. Ich helfe Ihnen, ich bin Arzt. Wurden Sie überfallen? Soll ich die Polizei rufen? Nein, aber Sie müssen zum Arzt, damit er Ihre Wunden reinigt. Können Sie das nicht machen? Ja, also genau genommen bin ich kein richtiger Arzt. Ich weiß. Also, können Sie aufstehen? Mit beiden Händen strich sie sich die langen schwarzen Haarsträhnen hinter die Ohren wie ein kleines Mädchen. Ihr Gesicht war aschfahl, die Augenlider verquollen, die Nase und die aufgeplatzte Lippe, an der ein kleiner Schnitt zu sehen war, mit Blut verklebt. In ihrem Blick lag so etwas wie Scham. Es war nicht Geneviève Mangin, wie er im ersten Augenblick gedacht hatte, aber er wusste, er kannte diese Frau flüchtig. Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht zur Polizei fahren soll? Es gab für ihn nichts Trostloseres als das Knirschen seiner Schritte auf dem Kies, wenn er abends nach Hause kam. Er holte seine Post aus dem Briefkasten, betrat das Haus. Hallo? Sind Sie noch da? Es ist alles so absurd. Worauf warte ich eigentlich? Wieder dieses Gefühl von innerer Unruhe, für das es keine Erklärung gab. Außer das Leben selbst vielleicht. Die beiden Stühle, der überquellende Tisch, Bücher, Zeitungen, Veterinärprodukte, die ungeöffneten Briefe. Auf dem Boden daneben die 5 oder 6 schmutzigen Mullkompressen. Er sortierte seine Post, ohne sie richtig anzusehen. Ach, Sie sind noch da. Sie musste schon eine Weile an der Tür gestanden haben, sah ihn mit dem verschüchterten Blick eines Kindes an, das auf Vergebung wartet. Das dünne, geblümte Kleid spannte sich in aufreizender Weise über Hüften und Bauch. Geht es Ihnen besser? Gut. Haben Sie angerufen? Nein? Ja, aber bei den derzeitigen Ereignissen wäre es da nicht besser? Er macht sich vielleicht Sorgen. Ich habe keine Lust. Ja, sicher. Das verstehe ich. Trotzdem wäre es Ihnen lieber, wenn ich anrufe und Ihnen dann den Hörer gebe. Ja, das wäre mir lieber. Er suchte die Nummer von Brunel im Telefonbuch. Kam nicht einmal auf die Idee, die Frau danach zu fragen. Hier, Belloir, der Tierarzt. Hören Sie, ich rufe an, weil Ihre Frau hier ist. Ja, bei mir. Ich habe sie heute Nachmittag am Straßenrand gefunden. Sie war verletzt. Ich habe sie verarztet. Nein, nein. Doch, sie möchte Sie sprechen. Ich gebe sie Ihnen. Bitte. Ja. Weil ich keine Lust habe zu reden. Erst jetzt merkte er, dass er aus dem Raum gehen sollte. Im Schlafzimmer waren die Läden noch verschlossen. Auf dem Bett, über das er am Morgen die Tagesdecke geworfen hatte, war der Abdruck eines Körpers zu sehen. Da hat man mal eine Frau im Bett und liegt selbst nicht darin. Im Bad machte er einen Waschlappen nass, fuhr sich damit über das Gesicht, betrachtete sich im Spiegel. Er wartete lange. Warten, Das konnte er. Sind Sie fertig? Ja. Werden Sie nach Hause zurückkehren? Nein. Was wollen Sie tun? Ich weiß es nicht. Soll ich Sie irgendwo hinfahren zu jemandem aus Ihrer Familie? Könnte ich nicht heute Nacht hierbleiben? Auf dem Sofa? Ja, sicher. Ich werde Ihnen ein Bett herrichten. Es gibt noch ein Zimmer. Das Sofa genügt. Es geht nach hinten hinaus, mit Blick über die Felder. Ich hoffe, die vielen Bücher machen Ihnen nichts aus. Und die Fensterläden haben Sie lieber geschlossen, oder? Ich mache uns dann eine Kleinigkeit zu essen. Ich habe keinen Hunger. Es ist ohnehin nichts Besonderes da, nur ein wenig Couscous. Wie wäre es mit Couscous? Ich weiß nicht. Es ist aus der Dose, aber trotzdem sehr gut. Als er damit fertig war, Terre, Essen fertig, blieb die Tür am Ende des Flurs geschlossen. Überall Polizisten. Am nächsten Tag wurde er innerhalb einer Stunde dreimal angehalten und kontrolliert. Am Ende fand er selbst, dass er mit seinen vielen Fahrten zu den Bauernhöfen der Region, seinem Single-Dasein, seinem nicht gerade guten Ruf und dem fehlenden Alibi den idealen Verdächtigen abgab. Ach, Sie sind es. Fahren Sie bitte weiter. Am Abend hatte die Polizei in einer verlassenen Waldhütte, ungefähr 2 Kilometer vom Hof entfernt, eine fünfte Leiche gefunden. Sie war verbrannt worden. Alles ließ darauf schließen, dass es sich um Geneviève Magin handelte. Diese Neuigkeit rief bei den Leuten sogar eine gewisse Erleichterung hervor, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Irre zur Tatzeit in Fay de Bretagne Margeriten gepflückt hatte. Du siehst so aus, als wärst du auch ein Blümchenpflücker, hm? Ein guter. Wie lange steht es schon da im Schlamm? Mein Sohn hält es hier. Und was frisst es? Heu und aufgeweichten Hafer. Hafer? Ihr Sohn ist dabei, es umzubringen. Ein bisschen Heu, das genügt. Bloß kein reichhaltiges Futter. Außerdem darf das Pferd nicht mit den Hufen im Wasser stehen. Erst recht nicht, wenn es Hufrehe hat. Es braucht ein sauberes, trockenes Plätzchen. Es wird schwierig hier. Außerdem machen Pferde alles kaputt. Ist Ihr Sohn da? Nein. Philipp hat mir heute nicht gesagt, wo er hin wollte. Ich schreibe Ihnen ein paar Medikamente auf. Und was kostet das? Ich habe dem Jungen gesagt, sein Hobby darf nicht teuer werden. Aber keine Sorge. Die Sache in Les Auvierges ist ein Ding, oder? 2-mal war die Polizei heute schon hier. 2-mal. Die sollen es nur wagen, mir dumm zu kommen auf meinem eigenen Land. Der Anblick war so ungewohnt. Als er nach Hause kam, war die Tür zu dem kleinen Zimmer verschlossen gewesen. Jetzt konnte er sich denken, warum. Auf dem Badewannenrand lag, sauber gewaschen, das geblümte Kleid, ein Höschen aus billigem schwarzen Satin und ein weißer BH. Ah, da sind Sie. Ich schneide Gemüse. Für eine kleine Mahlzeit. Ich habe Sie heute Morgen hoffentlich nicht geweckt. Nein. Gut. Soll ich Ihnen helfen? Das ist nett, aber es ist ein Geheimrezept. Oh, das Telefon. Es war ihr Mann. Bestürzt fragte er nach ihrem Befinden, so als sei selbstverständlich Belloir in Zukunft dafür zuständig. Sie ging nur widerwillig an den Apparat, zog sich nach dem Gespräch in ihr Zimmer zurück. Klopf, klopf. Das Essen ist fertig. Wissen Sie, Sie haben seit gestern nicht viel im Magen. Also ich gehe dann mal. Kurz darauf erschien sie doch. Sie aß so bedächtig und aufmerksam, als machte sie eine ganz neue Erfahrung. Das Telefonat, wie ist es gelaufen? Ich dachte, Ihr Ehemann hätte damit aufgehört. Zumindest habe ich sowas gehört. Es war schon lange nicht mehr vorgekommen. Stört es Sie, dass ich hier bin? Wäre es Ihnen lieber, wenn ich gehe? Aber nein, ich habe mir nur Sorgen um Sie gemacht. Sie können bleiben, solange Sie wollen. Ich meine nur, vorhin wirkte er ziemlich kleinlaut. Er bereut sicher, was er getan hat. Am Ende wird er es vielleicht einsehen, nach all den Schlägen. Ja, ein dummes Argument, ich weiß. Sie sollten noch ein wenig essen, bevor es kalt wird. Heute Vormittag musste ich einen Boxer wegen einer Platzwunde am Auge nähen. Soll ich Ihnen erzählen, was er Dummes angestellt hat? Sie bestand darauf, den Abwasch zu machen. Er kochte sich einen Kaffee. Eine Zeit lang hantierten sie in der Küche wie selbstverständlich nebeneinander. Mein Gott, wie absurd. Als ihm das Bild ihrer Wäsche auf dem Badewannenrand in den Sinn kam, wagte er nicht mehr, sie anzusehen. Ein paar Minuten fühlte er sich wie ein ausgehungerter Fuchs, der in einen Hühnerstall gesperrt wird. Dann war er wieder der, der er sein wollte. Und? Soll ich Ihnen die Geschichte von dem Boxer jetzt erzählen? Ich fühle mich nicht ganz wohl. Was fehlt Ihnen denn? Sie schüttelte nur den Kopf, lief nach einem seltsam abwartenden Schweigen aus dem Raum. Wenn noch ein weiteres Verbrechen geschieht, landen wir zwei noch in der Besenkammer. An diesem Mittag war das Lokal brechend voll. Inzwischen belagerten mehrere Fernsehteams den Ort. Die Kellnerin hatte seinen Tisch vergeben und ihn gebeten, sich zu dem ehemaligen Schuldirektor zu setzen. Sie hätte wenigstens ein Entrecôte für Sie reservieren können. Lammkoteletts sind mir auch recht. Das Unglück hat auch sein Gutes. Seit so vielen Jahren essen wir beide Tag für Tag am selben Ort zu Mittag. Aber noch nie haben wir am selben Tisch gesessen. Ja. Übrigens hieß es heute im Radio, die Polizei kann Selbstmord noch nicht ausschließen. Entschuldigung? Nein, die verkohlte Leiche. Es kann sein, dass sich Geneviève Mongin umgebracht hat. Hinterher grauenhaft. Wenn ich bedenke, dass sie womöglich im Hof meiner Schule Seilhüpfen gespielt hat. Wenn man es nur vorher wüsste. Wenn man sagen könnte, sei vorsichtig, mein Kind, das Leben ist schlecht. Jedenfalls muss die Leiche weiter untersucht werden. Die Geschichte scheint Sie nicht sonderlich zu interessieren. Naja. Sie haben recht. Es wird schon zu viel darüber geredet. Ich biete Ihnen keinen Wein an, aber es stört Sie doch nicht, wenn ich... Nein, überhaupt nicht. In einem kleinen Ort wie diesem entgeht einem nichts. Ich weiß nicht, ob man es Ihnen schon gesagt hat, aber wie Sie das geschafft haben. Bravo. Sie sind der Erste. Ich möchte Sie nicht von der Arbeit abhalten. Was hat sie denn? Mastitis. Was mit dem Euter? Ja, eine Infektion. Wie fängt man sich so etwas ein? Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Stimmt. Bullen haben schließlich kein Euter. Wenn die Kühe drängeln, dann bekommen sie manchmal die Hufe einer anderen Kuh ab. Sowas kommt vor. Er war wieder nach Blain gerufen worden. Der sympathische Inspektor war kurz danach auf dem Hof eingetroffen, wollte auch ihn befragen. Sie leben allein, richtig? Ja, das heißt normalerweise. Was meinen Sie damit? Momentan lebt jemand bei mir. Eine Frau? Ja. Ein kleines Abenteuer? Nein, eher Seelsorge. Wer ist es denn? Eine Frau aus der Umgebung, sie hat Eheprobleme. Claire Brunel? Ja, das wussten Sie? Nicht direkt. Die Polizei hat sich nur gewundert, warum Brunel so ausweichend antwortete, wenn es darum ging, wo seine Frau steckte. Ich wusste nicht mal, dass sie Claire heißt. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Ich habe sie am Straßenrand gefunden. Es ging ihr nicht gut. Wann war das? Dienstagnachmittag. Brunel ist ein ziemlich brutaler Mann, oder? Er ist doch dafür bekannt, dass er seine Frau schlägt. Früher schon. Mittlerweile hat er damit aufgehört. Klingt, als wollten Sie ihn in Schutz nehmen. Und diesmal? Hat er Sie wieder geschlagen? Sieht so aus. Warum hat sie sich nicht an die Polizei gewandt? Haben Sie es ihr ausgeredet? Nein, sicher nicht. Sie wollte es auf keinen Fall. Sie wollte nirgendwo hin, also habe ich sie mitgenommen, um sie zu verarzten. Als ich abends von der Arbeit nach Hause kam, war sie immer noch da. Und Brunel? Weiß er, wo sie ist? Ja. Wie hat er es aufgenommen? Ab und zu ruft er an und fragt, wie es ihr geht. Es tut ihm offenbar leid. Keine Ahnung, was sie sich erzählen. Ich weiß nicht mal, was sie vorhat. Hat sie Ihnen erzählt, warum er sie geschlagen hat? Nein. Könnte es nicht sein, dass die Schläge und die Flucht etwas mit den Ereignissen in Les Souvenirs zu tun haben? Aber nein, das glaube ich nicht. Kannten sich Marjan und er? Alle Bauern aus der Gegend kennen sich mehr oder weniger. Und Sie? Behandeln Sie seine Tiere? Nein, nicht mehr. Er hat sich einen anderen Tierarzt gesucht, wie Brunel übrigens auch. Das haben ziemlich viele getan. Warum? Damals trank ich zu viel. Mir sind Fehler unterlaufen, eines Tages sogar ein ziemlich heftiger. Ja, heute kann ich darüber lachen. Erzählen Sie. In der Nacht wurde ich zu einer Kuh gerufen, einer Niederkunft. Sie schaffte es nicht allein zu kalben. Ich war sternhagelvoll, ich musste mich an der Kuh festhalten, während ich ihr den Arm in die Vulva steckte. In dem Augenblick kamen die Bauern herein und lachten sich über mich tot. Es war die falsche Kuh. Kommen Sie über die Runden? Manchmal wird es ein wenig knapp am Monatsende. Und? Haben Sie aufgehört zu trinken? Ja. Dann müssen Sie ganz schön sauer sein. Hauptsächlich auf mich selbst. Können wir in den nächsten Tagen mal bei Ihnen vorbeischauen, um Madame Brunel ein paar Fragen zu stellen? Es geht ihr nicht so gut, aber wenn es sein muss... Ja. Ist das Ihr Jackett dort? Hm. Aus Tweed? Darf ich mir das Etikett ansehen? Bitte. Nein, sah nur so aus. Auf Wiedersehen. Was machen Sie hier? Nichts Besonderes. Ich kam gerade vorbei und dachte mir... Hat sie sie geschickt? Nein. Worum geht's? Vielleicht gehen wir besser hinein. Einer plötzlichen Eingebung folgend hatte er die Landstraße nach Fay eingeschlagen. Der Hof von Brunel war sauber, gut geführt, die meisten Gebäude frisch verputzt. Auf dem Küchentisch stand eine Flasche Schnaps. Belloir erzählte dem schweigsamen Mann, dass er mit der Polizei über seine Frau gesprochen hatte. Alle Welt wird denken, dass sie mir Hörner aufsetzt. Warum sollte die Polizei jemandem erzählen, dass sie bei mir ist? Alkohol ist nicht gerade die beste Lösung. Ausgerechnet Sie müssen das sagen. Ich weiß, wovon ich rede. Der Inspektor wird kommen, um Ihrer Frau ein paar Fragen zu stellen. Ich nehme an, sie hat Ihnen gesagt, was passiert ist. Nur, dass es lange her ist, seit Sie sie das letzte Mal geschlagen haben. Ich wollte das nicht mehr tun. Verdammter Mist. So verfluchter Scheißdreck. Ich wollte das nie mehr tun. Ich mache immer alles falsch. Alles, was ich tue, ist falsch. Alles. Ich sehe es in ihren Augen. Sie starrt mich an, als sei ich ein Ungeheuer. Immer. War noch nie in Ordnung. Ich weiß, das ist falsch, sie zu schlagen, aber alles ständig und irgendwann. Irgendwann explodiert man einfach. Hat mich verrückt gemacht auf Dauer. Wir hatten seit Ewigkeiten nicht mehr miteinander geschlafen. Sie steht einfach nicht drauf. Ja, und? Ja, keine Ahnung, wie lange das schon her war. Auf jeden Fall war ich in einer komischen Verfassung. Ich war erst sehr spät aufgewacht. Ich hatte keine Lust zu arbeiten. Ich hatte auf gar nichts hatte ich Lust. Und am Nachmittag kam ich dann zurück nach Hause. Sie hatte das Kleid an, das mir so gefällt. Ein sehr kurzes Kleid. Sie hatte zu tun, ja? Manchmal beugte sie sich vor, sodass ich ihre Schenkel sehen konnte. Ich fragte mich, ob sie das absichtlich machte. Sie lächelte mir zu, ja? Ich dachte, sie hätte Lust, also wollte ich sie berühren, aber... Er hatte mich getäuscht. Sie wurde wütend. Warf mir Bosheiten an den Kopf. Dinge, die man einem Mann besser nicht sagt. Und dann stand ich da mit meiner Lust. Machte mich halb wahnsinnig. Immer mache ich alles falsch. Vielleicht sollten Sie mal vorbeikommen, wenn ich nicht da bin. Mit ihr sprechen. Das habe ich schon getan. Ach. Sie wollte mir nicht einmal die Tür öffnen. Sie drohte mir, sich umzubringen, wenn ich hineinginge. Ja, vielleicht war es zu früh. Wo schläft sie? In einem kleinen Zimmer, das mir als Bibliothek dient. Und was macht sie den ganzen Tag? Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht da. Aber vermutlich Trübsalblasen, genau wie Sie. Das ist doch dumm. Ja, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Hat sie Sachen zum Anziehen? Nur, was sie anhatte. Vielleicht wäre es gut, ihr was zu bringen. Ja, vielleicht. Ihr Schrank steht im Schlafzimmer am Ende des Ganges, der mit den Spiegeln. Na, es geht jetzt aber zu weit. Ich werde nicht in den Sachen Ihrer Frau wühlen. Gehen Sie gefälligst selbst. Brunel erhob sich wankend. Er brauchte gut 5 Minuten, kehrte mit einer kleinen Reisetasche zurück. Ich könnte ihr vielleicht noch was schreiben und in die Tasche legen. Ja, natürlich. Er schrieb nur ein paar Worte auf einen Zettel, fragte Beloir dann nach seiner Meinung. Klingt gut. Verzeih mir, ich kann ohne dich nicht leben. Ich liebe dich. Sie hatte heute sogar das Abendessen vorbereitet, ihn mit einem Lächeln begrüßt. Doch jetzt war ihr Blick wieder hart und böse geworden. Wie sollte sich eine so verfahrene Situation klären lassen? Ich habe gesehen, dass Sie sich einen meiner Valeries rausgesucht haben. Hm? Das Buch, das auf dem Sofa lag. Ich habe kein Wort verstanden. Ich verstehe auch nicht immer alles. Aber... wenn ich seine Bücher lese, ist mir, als würde ich mich mit einem alten Freund unterhalten, als tauschten wir uns über unsere Probleme aus. Was denn für Probleme? In dem Buch heißt es, der Mensch ist ein Tier, das außerhalb seines Käfigs eingesperrt ist. Und was soll das bedeuten? Haben Sie schon mal Affen im Käfig gesehen? Es ist traurig, sie langweilen sich. Wir ähneln ihnen ein wenig, nur dass unser Kopf aus dem Käfig ragt. Wir können uns so vieles vorstellen, von einem anderen Leben träumen. Seltsam, als ich von Ihrem Mann nach Hause fuhr, habe ich genau darüber nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob sein Kopf aus dem Käfig ragt. Natürlich, auch er stellt sich Dinge vor. Ich weiß, was er sich vorstellt. Er hat sich immer darüber beschwert, dass ich nicht so... Männer sind vielleicht so. Sie auch? Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie es ist, mit einer Frau zusammen zu sein. Waren Sie nie verliebt? Schon. Es ist nie etwas draus geworden. Eine Zeit lang kannte ich 2, 3 Frauen, die sich zu Hause bloß langweilten. Ihre Hunde und Katzen wurden regelmäßig krank. Und dann? Dann fing ich an zu trinken und die Hunde und Katzen wurden immer seltener krank. Und jetzt? Mir ist die Lust auf solche Abenteuer vergangen. Manchmal gehe ich in eine dieser Bars in Nantes, wo man leicht Bekanntschaften macht. Selten. Um wirklich Lust zu haben, muss man verliebt sein. In der Nacht lag er lange wach. Irgendwann hörte er aus dem Nebenzimmer ein sonderbares Wimmern, wie von einem kleinen Tier, das krank ist. Am Freitag gegen Abend wurde der Apotheker verhaftet. Das Entsetzen im Ort war groß. Versin ein Mörder? Ein so feiner Mann. Doch als die Apotheke geschlossen blieb und Madame Versin nicht ans Telefon ging, hieß es, man weiß eben nie, was in den Menschen vorgeht. Beim Mittagessen kam der Inspektor an seinen Tisch. Als Sie noch in Le Souvenir zu tun hatten, kann es sein, dass da mal die Rede von einem Soldaten war? Was für ein Soldat? Wir wissen leider nichts Näheres. Nein? Da kann ich Ihnen nicht helfen. Warum wollten Sie neulich eigentlich mein Jackett sehen? Wir haben Stofffasern am Tatort gefunden. Warum hat Vincent das getan? Er hat noch nicht gestanden. Madame Margin? Ja. Aber warum die Kinder? Und die Großmutter? Tja, Leidenschaft. Das Gefühl war so neu für ihn. Das ungeduldige Warten auf den Abend. Die heimliche Vorfreude, nach Hause zu kommen. Beloire, du benimmst dich wie ein Vollidiot. Ich habe den Tisch schon gedeckt. Er erzählte ihr von der Verhaftung des Apothekers. Sie reagierte so teilnahmslos, als hätte sie nichts gehört. Schweigend setzte sie sich ans Fenster und blickte hinaus. Sie trug ein langes, blutrotes Kleid mit kurzen Ärmeln, das ihre Figur betonte. Er war besorgt und hingerissen zugleich. Was haben Sie heute für Tiere behandelt? Heute? 2 Einhörner und ein Mammut. Was fehlte Ihnen denn? Den Einhörnern nichts, es sind Hypochonder. Aber das Mammut hatte ein kleines Ekzem. Ich musste ihm den Rücken mit einer Harke kratzen. Hat es ihm gefallen? Oh ja. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen für morgen. Den nächsten Tag verbrachten sie mit einem großen Picknickkorb an der Côte Sauvage. Früher bin ich oft ans Meer gefahren. Und Sie? Nur als ich klein war. Mit meiner Mutter. Bis spät in die Nacht saßen sie am Strand. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie kennen Jacques Tati nicht? Junge Leute hatten ein Feuer angezündet und angefangen zu trommeln. Er zeigte ihr, wie man in Afrika tanzt. Eine Decke um die Hüften geschlungen, spielte er für sie den Wilden. Am Montagmorgen regnete es. Ein feiner grauer Regen unter einem trostlosen Himmel. Ja, das Wetter. Aber nicht nur. Als sie in der Nacht vom Meer nach Hause gefahren waren, hatte er sich bemüht, das Lenkrad nur noch mit der linken Hand festzuhalten. Denn sie war eingeschlafen, ihr Kopf auf seine Schulter gesunken. Und jetzt? In seiner Praxis hielt er es heute nicht lange aus. Es gibt erst in einer Stunde was zu essen. Ja, ich weiß. Wie geht es Ihnen? Naja, das Wetter drückt ein wenig auf die Stimmung. Dann lesen Sie lieber nicht die Zeitung. Muntert einen nicht gerade auf, was man da erfährt. Der Apotheker hatte gestanden, seit 2 Jahren der Liebhaber von Geneviève Margin gewesen zu sein. In ihrem Schlafzimmer, ihr Mann und sie schliefen offensichtlich getrennt, hatte die Polizei Briefe von ihm gefunden. Angeblich wusste Vincent nichts von dem Versteck, obwohl alles darauf hindeutete, dass er in jener Nacht darin herumgewühlt, etwas gesucht hatte. Der Zeitpunkt ihres Todes war gegen 2 Uhr morgens gewesen. Vincent gab zu, dass er sich in der Nacht in der verlassenen Waldhütte mit ihr getroffen hatte, schwor aber, sie bei lebendigem Leib gegen Mitternacht verlassen zu haben. Seine Frau konnte bestätigen, dass er ungefähr zu dieser Zeit nach Hause kam. Doch in seinem Wagen hatte man Blutspuren der Toten entdeckt. Der Benzinkanister, der in der Nähe der Hütte gelegen hatte, gehörte ihm. Und die Stofffasern, die man bei der Leiche von Monsieur Margin gefunden hatte, stammten eindeutig von seinem Jackett. Stört es Sie, wenn ich mich zu Ihnen setze? Nein, bitte. Sie haben die Zeitung gelesen? Hat Vincent inzwischen gestanden? Nein. Anfangs hatte ich ja eher seine Frau im Verdacht. Sie besitzt wenigstens ein klares Motiv. Seine Frau? Ja. Während ihr Mann und Geneviève sich in der Hütte trafen, hätte sie die Kinder, den Ehemann und die Großmutter töten können. Sie sind alle gegen 23 Uhr erstochen worden. Dann hätte sie bloß abzuwarten brauchen, bis ihr Mann die Hütte verlässt. Aber Eine Frau? Ein solcher Hass? Um hinterher den Verdacht auf ihn zu lenken. Nur hat Tversa ausgesagt, dass seine Frau schon geschlafen hat, als er heimkam. Aber in der Zeitung stand... Ja, ich weiß. Sie hat ausgesagt, dass sie aufgewacht ist. Aber als es darum ging, uns den Zeitpunkt zu nennen, war das alles ziemlich wirr. Wir haben schon überlegt, ob Fässer ihr am frühen Abend ein Schlafmittel gegeben hat und sie dann aufgeweckt hat, um ein Alibi zu bekommen. Aber in diesem Fall gibt es einfach so viele Ungereimtheiten. Die Briefe, was ist... Ja, warum hat Fässer nicht einfach alle an sich genommen? Nach was hat er gesucht? Der Soldat. Haben Sie ihn gefunden? Nein. Wir haben alle Kasernen der Region abgeklappert. Vassar hat zu Protokoll gegeben, dass er Genevieve gedroht hat, ihr Verhältnis ans Licht zu bringen. Er wollte sich angeblich scheiden lassen, um mit ihr zu leben. Sie soll gesagt haben, das sei völlig unmöglich. Ihr kleiner Soldat würde es nicht ertragen und sie beide umbringen. Aber wer dieser Soldat ist, hat sie nie verraten. Das ist doch Wahnsinn. Er war bestürzt. Er nahm es sich übel. Er schämte sich. Aber plötzlich passte alles zusammen. Das Schlafmittel, die scheinbar unsinnige Suche nach den Briefen, die so offensichtliche Ungeschicklichkeit des Verbrechens, als hätte jemand bewusst den Verdacht auf den Apotheker lenken wollen. Was kann ich Ihnen anbieten? Wasser. Ja, Wasser ist gut. Ich dachte, ich könnte ja mal vorbeischauen und erzählen, wie es Ihrer Frau so geht. Brunel wunderte sich nicht über seinen Besuch, schien in seiner Einsamkeit sogar dankbar dafür zu sein. Als betrachte er Belois mittlerweile fast als Verbündeten, zumindest als wertvollen Vermittler. Es war nicht schwer, das Gespräch auf die Frage zu lenken, die Belois beschäftigte. Keine Ahnung, was mit mir los war. Ich war völlig gerädert, hatte bis in die Puppen geschlafen an dem Tag, bis 10 Uhr oder so. Passiert Ihnen das oft? Nee, eigentlich nie. Haben Sie sich spät schlafen gelegt? Nein, nicht mal das. Wir sind sogar früher als sonst zu Bett, um uns noch einen Film anzuschauen, aber... Ich glaube, ich bin sofort weggenickt. Ich dachte wirklich, sie hätte Lust. Sie hatte doch das Kleid an, das mir so gut gefällt. Das geblümte? Nein, nicht das. Ein anderes, sehr kurzes Kleid. Ein anderes? Ja. Das hatte ich ihr geschenkt, weil ich es so sexy fand. Das war doch der Grund. Und dann hat sie diese Dinge gesagt, die mich so wütend gemacht haben. Aber ich hätte das nicht tun dürfen. Es wird nicht wieder vorkommen. Sagen Sie ihr das. Das ist doch Wahnsinn. Hatte sie sich tatsächlich mit Absicht schlagen lassen? Warum hatte sie sich eigens umgezogen, bevor sie aus dem Haus gelaufen war? Er dachte an Claires eigenartige Reaktionen, ihre Härte, ihre Verstocktheit, an das Wimmern in der Nacht. Nein, du musst damit aufhören. Es musste eine andere Erklärung geben. Vielleicht hatte sich Brunel ja nur ein Virus eingefangen und war deshalb so müde gewesen. Du musst mit ihr reden. Noch heute Abend. Er musste nur die richtigen Worte finden. Der Regen hört gar nicht mehr auf. Haben Sie die Stelle in dem Buch gefunden? Ja, stets halten wir das Schlimmste für das Wirkliche. Sie verbrachten einen schweigsamen, fast friedlichen Abend. Nebeneinander auf dem Sofa sitzend und lesend. Aber in der Nacht hatte er Mühe einzuschlafen. Und am nächsten Tag, es regnete noch immer, dachte er beinahe nüchtern und sachlich über seinen Verdacht nach. Ohne Angst. Sie sehen aus, als hätten Sie Sorgen. So? Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Aber gern, nur zu. Es ist eine etwas ungewöhnliche Bitte. Wäre es Ihnen wohl möglich, Informationen über zwei Menschen einzuholen, die vielleicht auf Ihrer Schule waren? Um wen handelt es sich? Um Genevieve Foulon. Genevieve, ist ja, das nicht... Ja, Ihr Mädchenname. Jetzt interessieren Sie sich doch für die Geschichte. Und wer ist die andere Person? Claire Brunel, sie hieß früher Tessier. Aber ich möchte nicht, dass Sie sich verpflichtet fühlen. Was wollen Sie denn wissen? Ob Sie sich kannten, ob Sie in derselben Klasse waren, einen Freund hatten. Mal sehen, was sich machen lässt. Wir haben gemacht, was Sie gesagt haben. Das Pferd steht am selben Platz. Sie haben nur etwas Stroh auf den Schlamm gelegt. Naja, es hat geregnet. Hier kann es nicht bleiben. Ich komme wieder, wenn Ihr Sohn da ist. Die Polizei war schon wieder hier. Der Apotheker, der feine Pinkel, ersticht Kinder. Und ich werde belästigt. Kein Wunder, dass es so weit gekommen ist. Genevieve hat sich schon immer für was Besseres gehalten. Wenn der alte Foulon noch leben würde. Der hat ja Beine gemacht. Dieses ewige Rumgetue. Was meinen Sie damit? Als sie einmal mit dem Sohn von nebenan anbändeln wollte, ist es beinahe zum Schusswechsel zwischen den Vätern gekommen. Der Sohn von nebenan, Pasquier? Nein, auf der anderen Seite. Der junge Sautereau. Sautereau? Den Namen habe ich hier noch nie gehört. Die leben schon über 20 Jahre nicht mehr hier. Sautereau war ein Idiot. Am Ende ist er uns allen auf den Sack damit gegangen. Mit seiner Stadtwohnung. Es würde nicht mehr diesen ganzen Matsch geben. Und überall nur sauberer Linoleumboden. Wo ist er denn hingezogen? Nach Saint-Nazaire oder so. Der war kein richtiger Bauer. Ist es nie gewesen. In der Praxis war es um 5 Uhr so dunkel, dass er das Licht anschalten musste. Es regnete zwar nicht mehr, aber der Himmel war immer noch dunkelgrau. In Saint-Nazaire gab es nur einen Eintrag auf den Namen Sautereau. Und jetzt? Er blieb eine ganze Weile unentschlossen vor dem Telefonbuch sitzen. Als er schließlich doch anrief, sagte ihm eine hohe und schüchterne Frauenstimme, ihr Mann sei erst morgen wieder in der Stadt. Er war fast erleichtert. Haben Sie noch nie das Bedürfnis gehabt, einfach fortzugehen? Sie meinen, alles hier zu verlassen? Doch, sogar schon oft. Warum tun Sie es dann nicht? Wahrscheinlich fehlt mir der Mut oder die Energie. Manchmal träume ich von einem Leben, das ungewöhnlicher, abenteuerlicher ist als das, das ich im Moment führe. Ein Leben, wo ich Warane, Nilpferde und Löwen behandeln müsste. Aber dann frage ich mich, ob ich mich dort nicht genauso langweilen würde wie hier. Ich bleibe ja doch derselbe. Ich langweile mich ja auch nicht ständig. In letzter Zeit deutlich weniger. Vor einigen Jahren habe ich eine wunderbare Don Quixote-Verfilmung gesehen. An einer Stelle fordert ihn eine Herzogin auf, mit einem Löwen zu kämpfen, der in einem Käfig eingesperrt ist. Alle erwarten, dass er einen Rückzieher macht, aber er öffnet den Käfig, der Löwe stößt ein furchterregendes Gebrüll aus. Und Don Quixote sagt zu ihm, ach, langweilst du dich etwa auch in Spanien? Dann entschuldigt er sich bei dem Löwen, dass er ihn so grundlos zum Kampf herausfordert. Aber der Löwe will seinen Käfig einfach nicht verlassen. Ja. Noch nie hatte er ein so starkes Verlangen, sie einfach in die Arme zu nehmen und auch um Verzeihung zu bitten. Er stand auf, ging zu ihr. Sie lächelte ihn an und sagte, du langweilst dich also auch in der Bretagne. In meiner Schule hat es nie eine Claire Tessier gegeben. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Nur Genevieve Foulon. Sie war bei uns. Eine ziemlich mittelmäßige Schülerin. Ein Freund hatte sie wohl nicht zu der Zeit, zumindest war es keiner ihrer Klassenkameraden. Aber unsere Schule ging ja auch nur bis zur 9. Klasse. Stimmt. Daran hatte ich nicht gedacht. Das ist nicht gerade viel. Ich könnte noch den Direktor des Camus-Gymnasiums fragen. Ich kenne ihn ganz gut. Danke, das ist eigentlich nicht mehr nötig. Gegen Abend fuhr er wieder zum Hof des alten Monge. Philippe hatte einen heftigen Streit mit seinem Vater gehabt, sich aber durchsetzen können. Das Pferd stand endlich im Trockenen. Nach allem, was im Fernsehen gesagt wurde, sitzt Ihr Freund ziemlich in der Tinte. Erst auf der Fahrt nach Saint-Nazaire hatte er sich gefragt, was er sich von dem Gespräch eigentlich erwartete. Glaubte er tatsächlich, dass Sautereau, der im Sicherheitsdienst eines Chemieunternehmens arbeitete, der geheimnisvolle Soldat sein konnte, den die Polizei suchte? Das ist doch lächerlich. Er hatte sich als Freund des Apothekers ausgegeben und fühlte sich gar nicht wohl dabei. Himmel, was tue ich hier? Sie glauben, dass er es nicht war. Sagen wir, ich kann es mir nicht vorstellen. Kannten Sie Geneviève gut? Nein. Mein Vater hat sich damals mit den Foulons überworfen. Aber er lag eigentlich mit allen im Streit. Der alte Monge hat mir erzählt, dass es um eine Liebesgeschichte zwischen Ihnen und Geneviève ging. Ach, das erzählt man sich also. Nein, ich hatte kein Techtelmechtel mit ihr. Das war der Moment, in dem er alles begriff. Sotoreau musste es eigentlich gar nicht mehr aussprechen. Plötzlich war ihm klar, was der Mann mit dem unangenehmen Lachen sagen würde. Wissen Sie, das war so eine Lesbengeschichte. Claire hieß das Mädchen. Madame Tessier, ihre Mutter, kam damals jeden Sonntag zu uns. Mein Vater hatte was mit ihr angefangen. Sie hätten ihn mal sehen sollen, wie er sich da ans Zeug legte. Währenddessen musste ich mich um die Tochter kümmern. Denk daran, Claire könnte deine Schwester werden, hat er mir eingetrichtert. Ich sollte sie zum Pilze sammeln mitnehmen, mit ihr spazieren gehen und solches Zeug, damit sie sich ja nicht langweilt. Ihr war das alles ziemlich egal. Ich glaube sogar, es wäre ihr lieber gewesen, wenn man sie in Ruhe gelassen hätte. Einmal begegneten wir der Tochter von den Foulons, Geneviève. Die beiden freundeten sich sofort an, sogar sehr eng. Von dem Moment an richteten die beiden es so ein, dass sie die ganze Zeit zusammen verbrachten, wenn Madame Tessier zu uns kam. Ich musste sie immer ein Stück begleiten wegen meinem Vater, aber sobald wir uns genügend vom Hof entfernt hatten, wollten die zwei alleine bleiben. Das hätten sie sehen sollen. Händchen halten hier, Küsschen da und du bist mein kleiner Soldat, meine Zuckerstange. Ich war damals noch ziemlich blauäugig und dachte, so seien Mädchen halt untereinander. Bis zu dem Tag, wo mein Vater die beiden erwischt hat. Wie sie sich im Schlafzimmer befummelten. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was da los war. Jedenfalls ist er am selben Tag nach Les Sauvignières gefahren, um Foulon die Meinung zu sagen. Geneviève sei schuld. Sie sei eine dreckige kleine Hure. Worauf ihn Foulon mit dem Gewehr vom Hof jagte. Die Leute haben also mir die Sache in die Schuhe geschoben. Naja, zugegeben. Das macht die Angelegenheit weniger unappetitlich. Die Treffen der Mädchen, haben die aufgehört? Ach, was? Nur die Geschichte zwischen meinem Vater und Madame Tessier, aber wegen einer ganz anderen Sache. Die Mädchen haben sich weiter regelmäßig getroffen. Das weiß ich, weil ich Claires Mofa oft gesehen habe, bei der Hütte in dem kleinen Waldstück zwischen Les Nousées und Les Sauvignières. Einmal habe ich mich rangeschlichen und einen Blick durchs Fenster geworfen. Splitternackt haben sie da gelegen und sich die Muschi geleckt. Erst gegen 9 Uhr kam er nach Hause. Das Küchenfenster war hell erleuchtet. Der knirschende Kies weckte in ihm das alte Gefühl von Verlassenheit und Einsamkeit und Sinnlosigkeit. Ich habe mit dem Essen auf Sie gewartet. Stimmt etwas nicht? Guten Appetit. Ich habe mich mit Denise Sotoreau getroffen. Haben Sie es der Polizei gesagt? Nein. Alles. Sie hat mir alles genommen. Alles, was ich ihr für immer gegeben hatte. Alles, was ihr schon gehörte. Sie hat es mir mit Lügen genommen. Das war alles, was sie sagte. Und er war unfähig, auch nur eine Frage zu stellen. Sie ging in ihr Zimmer und kam nicht wieder. Er lag die ganze Nacht wach, hatte sich nicht einmal ausgezogen, lauschte bloß der Stille. Irgendwann gegen Morgen stand sie plötzlich bei ihm im Zimmer. Ich schlafe nicht. Wenn Sie das Einhorn wiedersehen, geben Sie ihm einen Kuss von mir. Ich gehe jetzt. Er konnte sich nicht rühren. keinen Ton von sich geben. Ließ sie einfach gehen. Als er nach 2 oder 3 Stunden Schlaf die Küche betrat, standen dort immer noch die beiden Suppenteller und ihre vollen Gläser. Auf dem Stuhl, auf dem sie gesessen hatte, lag eine Plastiktüte. Die Briefe. Es waren die Briefe, nach denen sie wohl in jener grauenvollen Nacht gesucht hatte. Die Briefe, die sie Genevieve geschrieben hatte, und auch die, die sie von der Geliebten bekommen hat, waren dabei. Sie hat sie mir hinterlassen. Erst jetzt fiel ihm ein, dass er etwas unternehmen musste. Er rief den Inspektor an, versuchte ihm zu erklären, was geschehen war, und fuhr dann zu Brunel. Sie hat die Pille genommen. Ich verstehe nicht. Mir gegenüber hat sie immer behauptet, sie könne keine Kinder kriegen. Sie wäre beim Arzt gewesen, aber das war gar nicht so. Sie hat die ganzen Jahre die Pille genommen. Wo ist sie? Das hat sie auch noch gesagt, dass sie mich nie geliebt hat. Kurz darauf kam der Inspektor mit 2 Polizisten. Haben Sie eine Ahnung, wohin sie mit Ihrem Auto gefahren sein könnte, Brunel? Nein. Vielleicht ans Meer. Warum ans Meer? Ich weiß nicht. Wir haben dort ein Picknick gemacht. Geben Sie bitte eine Meldung mit dem Kennzeichen raus. Und wir beide fahren jetzt los und holen die Briefe. Scheiße, Belloa. Sind Sie sich eigentlich im Klaren, was Sie da gemacht haben? Haben Sie auch nur eine Sekunde nachgedacht? Warum haben Sie mich nicht gleich gestern Abend angerufen? Ist Ihnen eigentlich klar, in welcher Gefahr sich Sauteron jetzt befindet? Ich glaube nicht, dass sie noch weitere Menschen umbringt. Ja klar, Sie müssen es ja wissen. Sie hat keinen Grund, es zu tun. Und die Kinder der Mangeance, die Großmutter, hatte sie dafür Gründe? Ich meine, vernünftige Gründe, die für Sie und für mich gelten? Was wissen Sie über Menschen, die krank genug sind, so etwas zu tun? Als sie bei ihm im Haus angekommen waren, nahm der Inspektor die Briefe an sich, durchsuchte schnell das kleine Zimmer, das sie bewohnt hatte, setzte sich dann kurz zu ihm aufs Sofa. Wird es gehen? Ganz sicher. Ja. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Der Anruf kam erst am nächsten Morgen. Wir haben Sie gefunden. Heute Nacht. Man hat Ihr Auto in einem Tümpel in der Nähe von Priant entdeckt. Zu 3/4 unter Wasser. Sie saß noch am Steuer. Soweit man es beurteilen kann, ist sie absichtlich in den Teich gefahren. Ich hatte versprochen, Sie anzurufen. Wird es gehen? Ja, danke. Sie hat mir die Briefe hinterlassen, damit ich verstehe. Und ich habe sie nicht einmal gelesen. Es war nicht an diesem Abend. Und auch nicht am nächsten. Erst Tage später, am Dienstag. Er kam ziemlich spät nach Hause. Das Spülbecken quoll über. Im ganzen Haus war ein widerwärtiger, süßlicher Geruch. Er hatte tagelang den Müll nicht hinausgebracht, sich nicht einmal geduscht und rasiert. Aber an diesem Abend tat er es. Er zog seinen besten Anzug an, den er kaum noch trug, und fuhr direkt zu einer dieser kleinen Bars an den Quais von Nantes. Die Frau war dunkelhaarig mit einem hübschen Gesicht. Sie lachte viel und fuhr sich dabei mit der Hand durchs Haar. Sie lehnte nicht ab, als er ihr vorschlug, den weiteren Abend an einem ruhigeren Ort zu verbringen. Erklärte aber ganz offen, mit einer gewissen Scham, die deutlich machte, dass es nicht ihr Beruf war, dass sie Geldprobleme habe. Probleme habe ich auch. Die haben wir alle. Wir können einander dabei helfen. Ich habe nicht so viel Erfahrung damit. Komm, leg dich zu mir. Was soll denn... Nur einen Moment. Es geht gleich wieder. Ein Morgen wie jeder andere. Von Christian Pernat. Übersetzung aus dem Französischen. Nathalie Meltzer-Semlinger. Es sprachen Belloir, Matthias Brandt. Sie, Bibiana Beglau. Erzähler, Ulrich Mattes. Sowie Joachim Bliese, Nicole Hase, Peter Kämpfe, Michael Kinke, Yannick Lasai, Andreas Mannkopf, Falk Rockstroh, Katja Sieder, Jens Wawritschek. Ton Bernd Friebel. Technik Hermann Leppich. Regieassistenz Roman Neumann. Bearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010.